hauen, ich werde nicht schreien. Betrügen auch mit Glanz und Schein. Ich kann verlieren das, was mir gehört. Mich zwingt keiner auf die Knie. Keiner auf die Knie. Verbieten das, man lacht und weint. Zerbrechen, was uns einmal verhält. Gewalt und Hass nehm ich in Kauf. Mich zwingt keiner auf die Knie. Keiner auf die Knie. Ich möchte wissen, wer meine Freunde sind. Möchte wissen, wer hinter mir und vor mir geht. Ich möchte wissen, wer an meinem Schicksal dreht. Denn ich zwing keiner auf die Knie. Auf die Knie. Ein Wort von dir, das mich verletzt, wirft mich nicht um, auch wenn es schmerzt. Ich geb nicht auf und ich sing mein Lied. Mich zwingt keiner auf die Knie. Keiner auf die Knie. Ich möchte wissen, wer meine Freunde sind. Möchte wissen, wer hinter mir und vor mir geht. Ich möchte wissen, wer an meinem Schicksal liegt. Denn ich zwing keiner auf die Knie. Ich zwing keiner auf die Knie. Denn noch zwingt mich keiner auf die Knie.